Der Fuchsrabe. Eine wahre Begebenheit. Aufgeschrieben von Klumpfars Caver. Es war einmal ein Schreivogel, der legte ein Ei, und aus diesem Ei schlüpfte ein Fuchsrabe, der hatte nur ein Bein. Und da der Schreivogel vor seiner Schlüpfung das Opfer einer Katze wurde, lernte der Fuchsrabe nicht, wie er seine Flügel gebrauchen könnte. Die einzige Möglichkeit, sich fortzubewegen, die ihm blieb, war also das Hüpfen. Als der Fuchsrabe wenige Kilometer, die ersten seines Lebens, in die Welt hineingehüpft war, bemerkte er, dass er Hunger hatte. Und da er nicht gelernt hatte, wie man sich Nahrung besorgt, überlegte er sich, dass er ein paar Leute finden müsste, die ihm helfen könnten. Da traf er einen Irrwicht und einen Katzenklotz. Der Fuchsrabe sprach die beiden an. Hallo Irrwicht und Katzenklotz, ich habe Hunger, bitte, könnt ihr mir helfen? Der Katzenklotz sagte, wer bist du denn eigentlich? Ich bin der Fuchsrabe, antwortete der Fuchsrabe, worauf der Irrwicht sagte, na was denn nun, ein Fuchs oder ein Rabe? Gar nichts, beides, sagte der Fuchsrabe. Da wurde der Irrwicht böse. Ja, kann ja wohl nicht wahr sein, unverschämt seid bodenlose, oder was? Der Katzenklotz versuchte, den Irrwicht zu beruhigen. Na komm mal runter, ey! Da entbrannte zwischen dem Irrwicht und dem Katzenklotz ein heftiger Streit. Fuchsrabe stand daneben, bis sich die beiden totgeschlagen hatten. Der Fuchsrabe hatte ja nicht gelernt, wie man Streit schlichtet. Als die beiden Streitenden tot waren, weinte der Fuchsrabe bitterlich und so viel, dass ein See von Tränen entstand und darin ertrank dann der Fuchsrabe, denn er hatte ja nicht gelernt, wie man schwimmt. Doch bevor er ertrunken war, hat er noch schnell ein Ei gelegt, daraus schlüpfte ein Süßfeinschnäbelhüpferlein, das breitete seine Flügel aus, flog davon und ward nie wieder gesehen. Nur den See voll Tränen kennt man noch.